alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Herr, ich danke dir, dass ich lebe. Herr, ich lobe, dass ich bin. Du hast mir den Leib gegeben. Darf ich noch dagegen stehen? Mit ihm umgehen, wie ich will. Herr, ich staune, wie ich lebe, wie ich atme. Gedanken schneller.